Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Abnehmen ist leichter als zunehmen. Ein Hörbuch und Audio-Coaching von Andreas Winter, erschienen im Mankau Verlag. Gesprochen von Andreas Winter. Abnehmen ist leichter als zunehmen. Was sich zunächst wie eine Verhöhnung der Diätgeplagten anhört, ist nichts anderes als eine biologische Tatsache, die sie nutzen können. Genau wie ein Knochenbruch von ganz alleine heilt, wenn man den Bruch nicht weiter belastet, und wie ein Luftballon ganz leicht all seine Luft verliert, wenn man hineinsticht, so wird auch Fettgewebe wieder abgebaut, wenn die hormonelle Voraussetzung für den Aufbau nicht mehr gegeben ist. Um das zu verstehen und einen automatischen Abnehmeffekt zu erreichen, muss ich allerdings etwas ausholen und zunächst die Zusammenhänge erläutern, die dazu führen, dass ein Mensch überhaupt zugenommen hat. Es geht in der Hauptsache um Informationen zum Thema Ernährung, Endokrinologie und Psychosomatik. Psychosomatik bedeutet nicht etwa, dass sich jemand eine Krankheit einbildet, sondern dass Gedankenimpulse den Stoffwechsel beeinflussen und somit auf den Körper wirken können. In dieser spannenden Welt der Gedanken und wie sie sich im Verhalten auf den Körper auswirken, bin ich als Coach beruflich unterwegs. In meiner Praxis helfe ich täglich Menschen, ihre unterbewussten Programme aufzudecken und damit unschädlich zu machen. Und das Abnehmen gehört dazu. Man kann sein Gewicht sehr leicht reduzieren, wenn man verstanden hat, was das Übergewicht tatsächlich erzeugte und was es stoppen würde. Doch eine Schwierigkeit gibt es dabei. Was Sie hier in diesem Hörbuch erfahren werden, ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was Sie bisher geglaubt haben. Es wird eine harte Probe für Sie werden, weil wir Ihre Glaubenssätze analysieren müssen. Denn nur so werden Sie sich Schritt für Schritt dem automatischen Abnehmen nähern können. Doch ohne Happy End geht bei mir niemand nach Hause, sag ich immer. Wenn Sie also nach dem ersten Hören den berühmten Klick im Kopf noch nicht verspüren und automatisch abnehmen, dann hören Sie dieses Buch halt ein zweites Mal. Es lohnt sich. Dieses Buch ist kein Ernährungsratgeber, kein Buch mit Anleitungen zur Selbstdisziplin, sondern betrachtet Gesundheitsthemen aus tiefenpsychologischer Sicht. Es zeigt Ihnen Aspekte der Gesundheit, die Ihnen vielleicht zunächst etwas fremd vorkommen mögen, denn es geht um den Zusammenhang zwischen dem, was Sie denken, und dem, wie Ihr Körper darauf reagiert. Ich bin kein Arzt oder Heilpraktiker, sondern Geisteswissenschaftler. Sie werden im Laufe dieses Buches erfahren, warum Sie überhaupt zugenommen haben und warum Sie abnehmen wollen und warum Ihr Vorhaben bislang nicht so recht klappen wollte. Mit diesem Wissen werden Sie Ihr Körpergewicht künftig selbst beeinflussen können. Damit hat die Angst vor übermäßiger Nahrungsaufnahme ebenso keine Macht mehr über Sie. Sie gewinnen die bewusste Kontrolle über Ihr Ernährungsverhalten zurück. Widmen wir uns also nun der Frage, warum ein Mensch übergewichtig ist und wie er wieder abnehmen kann. Sie werden vielleicht etwas verblüfft sein, dass dieses Buch nicht besonders umfangreich ist, aber es bedarf nun mal nicht sehr vieler Worte, sondern nur einer Erkenntnis, um schlank zu werden. Die dargestellten Informationen können Ihnen zu einem physiologisch ausgeglichenen Körperfettanteil verhelfen. Das bedeutet nicht automatisch, dass Sie gärtenschlank sein müssen. Je nach Geschlecht, Alter, Körperbau und Abstammung kann es sein, dass Ihr Körperfettanteil in einem Bereich ausbalanciert ist, welcher für eine andere Person überhöht wäre. Der Körperfettanteil hat zunehmend nach oben hin größere Toleranzen als nach unten. Der Einfachheit halber bezeichne ich den erhöhten Körperfettanteil als Übergewicht. Korrekterweise reden wir eigentlich von einem stressbedingten Fettanteil. Hören Sie dieses Buch am besten nur, wenn Sie wirklich um jeden Preis abnehmen wollen. Das Programm erfordert keine Disziplin, aber umso mehr Begeisterung.